Am 12. Mai fand in Lima, Peru ein Seminar über die unvergänglichen Führungsverdienste der großen Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un um den Parteiaufbau statt. An der Stirnseite der Veranstaltungshalle hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ein Foto von der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk. Am Seminar waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise aus den Parteien und Organisationen und die Massen in diesem Land sowie der Geschäftsträger AI der TVRK in Peru und die Botschaftsangehörigen beteiligt. Auf der Veranstaltung hielt der Vorsitzende der Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten Perus eine Gratulationsrede zur Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas. Anschließend gab es Reden mehrerer Persönlichkeiten mit den Titeln »Die Führungsverdienste der großen Führergenossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un um den Parteiaufbau und die Geschichte des Aufbaus der Partei der Arbeit Koreas«.